Dirndl, wo hast denn dein Liegestad? Dirndl, wo hast denn dein Bett? Ja, über drei Staffel musst du auf die Stein, draußen auf der Straße steht's nicht. Wann mein Bett auf der Straße stand, regnet's und schneibt's mal rein. Und wurde das Leintuch und durch hat nass, bleibe kein Bub mehr mit rein. Und Dirndl, wie gefällt dir der neue Bub? Gefällt er dir wohl oder nicht? Und ja, hier zum Mal gefällt er mir freilich wohl, aber wie lang war sie